Text 21. Die Gewalt des Antisemitismus. Tja Kunstreich über die archaisch-modernen Massaker des aktuellen Judenhasses. Eine Sendung von Café Kritik. Am 13. November referierte Tja Kunstreich, Redakteur der Berliner Zeitschrift Bahamas, an der Wiener Universität auf einer von der Gruppe Café Kritik und der Basisgruppe Politikwissenschaft organisierten Veranstaltung zum Thema Gewalt und Antisemitismus. Wir dokumentieren im Folgenden seinen Vortrag und bringen Auszüge aus der anschließenden Diskussion. Antideutschen Linken wird gern vorgehalten, sie vermengten Dinge, die nicht zueinander passten, indem sie beispielsweise fortwährend auf Auschwitz und den Antisemitismus verwiesen, wo es doch auch Dinge gäbe, die davon nun überhaupt nicht affiziert seien. Gern wird zum Beispiel auf die sogenannten Völker der sogenannten Dritten Welt verwiesen, deren Antisemitismus, wenn man überhaupt in diesem Zusammenhang davon sprechen wolle, doch mit dem Deutschen, der Auschwitz exekutierte, nichts zu tun habe. Hier könne man von Volk selbstverständlich nicht sprechen, aber da unten wohl. Warum man überhaupt von Völkern reden muss, eine Antwort darauf bleibt dieser Einwand ebenso schuldig wie eine Begründung, weshalb und worin Judenhass und Judenhass sich unterscheiden, zumal wenn er sich, wie in den arabischen Staaten, derselben Propaganda bedient. Allzu deutlich ist dem Verweis auf die sogenannte Dritte Welt außerdem der Wunsch abzulesen, Auschwitz gleichermaßen zu historisieren und zu regionalisieren. Historisiert wird ausgerechnet mit der These von der Einzigartigkeit, sie wird zugespitzt auf eine Unwiederholbarkeit der Massenvernichtung. Das deutsche Vernichtungsprojekt wird, indem der nationale Charakter des Verbrechens herausgestellt wird, regionalisiert. Daraus folgt dann, erstens kann sich Auschwitz oder Ähnliches nicht wiederholen und zweitens haben wir es mit einem deutschen Verbrechen zu tun, das sich nicht auf einen anderen, hier würde mein unsichtbarer Diskussionspartner jetzt sagen, kulturellen Kontext übertragen ließe. Unbedingte Voraussetzung für diese Sicht der Dinge ist die Leugnung der antisemitischen Gewalt, wie sie seit Beginn der Al-Aqsa-Intifada eskalierte. Denn diese Gewalt, ihrer Form nach brutal enthemmt, trägt ausschließlich die Botschaft der Vernichtung. In den deutschen Medien werden die Terrorankündigungen und Bekenntnisse kaum zitiert. Die widerliche Propaganda, mit der eben nicht nur Hamas und Dschihad arbeiten, sondern alle anderen auch, kommt überhaupt nicht vor. Bestes Beispiel dafür ist das Gratulationsschreiben Arafats an die Eltern des Selbstmordattentäters, der Anfang Juni am Strand von Tel Aviv über 20 junge Israelis ermordete. Berichtet wurde darüber auf Dreisat, also ziemlich randständig. Dementieren durfte Abdallah Frangi, der Vertreter der PLO in Deutschland, jedoch im ersten Programm. Frangi, der seit Beginn der Al-Aqsa-Intifada nach jedem Anschlag dafür zuständig war, den Deutschen zu erklären, dass die Israelis selbst schuld seien. Er war übrigens am 11. September einer der ersten Experten, die im deutschen Fernsehen auftraten. Er zog die Linie von den Anschlägen zum Nahostkonflikt, ohne überhaupt zu den Anschlägen selbst Stellung zu nehmen. Seitdem darf Frangi in keiner Diskussion über die Folgen des 11. September mehr fehlen. Man setzt ihn neben Ephraim Kishon, den er der Lüge zeihen darf, als Kishon davon spricht, dass es eben auch die Vertreibung der Juden aus den arabischen Staaten gegeben habe, und nicht nur das Flüchtlingselend der Palästinenser. Die Leugnung der antisemitischen Gewalt geschieht nicht etwa, weil man etwas verschweigen wollte oder befürchtete, die pro-palästinensische Haltung Deutschlands könne Verdacht erregen. Tatsächlich kommen die Journalisten nicht einmal auf die Idee, was sie veranstalteten, sei tendenziös und das Publikum erst recht nicht. Im Gegenteil, von der Überzeugung ausgehend, dass die deutsche Öffentlichkeit überwiegend pro-israelisch eingestellt ist, will man doch nur differenziert und kritisch berichten. Diese Berichterstattung wird als eigentlich im Interesse Israels verstanden, nur dass die Israelis nicht erkennen, was doch nur zu ihrem Wohl sei. Bei aller kritischen Distanz und Differenzierung sind sich alle vollkommen darin einig, dass die Palästinenser die Opfer Israels seien. Dieser Opferstatus ist es, was man nachfühlen kann in Deutschland. Völker verstehen ohne Worte. Man weiß eben, das Problem heißt Israel, wie Jürgen Möllemann, ein FDP-Politiker in Deutschland, das unwidersprochen von deutschen Politikexperten zur besten Sendezeit auf den Punkt brachte. Die Leugnung der antisemitischen Gewalt ist die Voraussetzung dafür, dass man es in Deutschland für selbstverständlich hält, dass Israelis sich für die Politik Israels zu rechtfertigen haben und mit ihnen alle Jüdinnen und Juden, während stillschweigend vorausgesetzt wird, dass dies die palästinensische Seite nicht nötig habe, mithin ihr Tun sich aus sich selbst heraus rechtfertige. Wobei die Rechtfertigung der Juden selbstverständlich immer die Note ungenügend erhält und zugleich selbst brutale Übergriffe wie der Lynchmord an zwei Reservisten mit dem Hinweis auf die israelische Besatzung rationalisiert wird. Die Selbstmordattentäter, so heißt es, handelten aus Verzweiflung. Und diese Verzweiflung wird nachgefühlt. Nicht nur Rationalisierung, sondern auch ein erschreckendes Maß an Empathie wird deutlich. Schließlich fühlt sich die deutsche Öffentlichkeit nicht zuletzt nach der Debatte um die Entschädigung für Zwangsarbeit auch als Opfer dunkler Machenschaften, vorzugsweise jüdischer Organisationen. Ein Moment des Erschreckens oder Innehaltens angesichts solcher Attentate, wie es zum Beispiel in Großbritannien oder Frankreich, die offiziell eine pro-arabische Politik betreiben, wie es dort in den Medien trotz harscher Kritik auch an Israel zu beobachten ist, dass es dort dieses Innehalten gibt. Dieses Innehalten fehlt in Deutschland. Im Unterschied auch zu Großbritannien und Frankreich, wenn es um rassistische Verbrechen im eigenen Land geht. Oder, wie es Tina Heinz in Bahamas ausdrückte, tatsächlich, es sind Deutsche. Und ihrer Logik, dass Vernichtungseifer nur dadurch gebremst werden kann, indem man seinen Anlass beseitigt, bleiben sie treu. Wenn man ostdeutschen Nazis immer dann einen Jugendclub spendiert hat, nachdem sie einen Fidschi fast erschlagen hatten, warum dann den Palästinensern nicht gleich einen ganzen Staat, einen eigenen Staat zubilligen? Zitat Ende. Die Leugnung antisemitischer Gewalt beruht also auf Einverständnis mit den Tätern. Dieses Einverständnis setzt den Antisemitismus als Struktur voraus und das heißt in diesem Fall die von allen geteilte Annahme, es gebe ein Problem mit Israel, es gebe eine Judenfrage. Das hat zur Folge, dass auch noch Mörder, die sich brutalster Verbrechen schuldig machten, irgendwie als Opfer erscheinen, nämlich jener Ungerechtigkeit, die an der israelischen Politik festgemacht wird. Allerdings gilt hier Beate Klaasfelds Wort, dass wer heute gegen Israel auftritt, alle Juden meint. Das bestätigte sich nach dem Beginn der Al-Aqsa-Intifada, als im Oktober 2000 weltweit Anschläge gegen jüdische Einrichtungen stattfanden, die im Übrigen das Maß rassistischer Übergriffe gegen vermeintliche oder wirkliche Muslime nach dem 11. September bei weitem übertrafen. Nach Angaben der Anti-Defamation League wurden mehr Synagogen angegriffen als während der Pogrome vom November 1938. In vielen europäischen Ländern erfuhren Jüdinnen und Juden, was in Deutschland und Österreich seit Jahrzehnten selbstverständlich ist, den Belagerungszustand, wie er sich im Polizeischutz für Kindergärten, Schulen, Altenheime, Gemeindezentren, Synagogen, Museen, Gedenkstätten usw. vermittelt. Ein Aufschrei des Protestes gab es damals nicht. Antirassistische Gruppen und Organisationen, die heute darauf aufmerksam machen, dass selbstverständlich keiner der Menschen, die für arabisch oder muslimisch gehalten werden und rassistischen Angriffen ausgesetzt sind, mit dem 11. September etwas zu tun haben, waren damals nicht willens oder in der Lage, wenigstens zur Differenzierung zwischen Einrichtungen des israelischen Staates und der jüdischen Gemeinden aufzurufen. Auch das wäre schon kritikwürdig gewesen. Aber dass es unterblieb, demonstriert, wie selbstverständlich Jüdinnen und Juden gerade von jenen in Kollektivhaftung genommen werden, denen ansonsten an Differenzierung immer sehr gelegen ist. Antisemitische Gewalt, wie zum Beispiel der Novemberpogrom in Deutschland und Österreich oder die Übergriffe nach dem Anschluss, bleibt also als Makel an den Opfern kleben. Irgendwie muss es eine Besonderheit haben mit diesen Leuten. Das gilt nicht nur für Betrachtungen anlässlich der Wiederkehr von Jahrestagen wie dem 9. November, an denen regelmäßig statt über den Antisemitismus über die Befindlichkeit von Jüdinnen und Juden berichtet wird. Auch der Blick auf heutige Geschehnisse im Nahen Osten wird davon bestimmt. Josef Ischran und Jakob Mandel wurden am 9. Mai 2001, einen Tag nach ihrem Verschwinden, tot aufgefunden. Ersten Untersuchungsergebnissen zufolge wurden sie vermutlich von mehreren Angreifern in der Nacht zu Tode gesteinigt, lautet der einzige Satz, den die Israel-Korrespondentin der regierungsnahen Tageszeitung Taz, Susanne Knauel, am 10. Mai über die Todesursache der beiden Jungen verliert. In einem Artikel unter der Überschrift »Siedler drohen mit Vergeltung« vermeldet sie hingegen ausführlich die Reaktion der Siedler, die jedoch in überhaupt kein Verhältnis zur barbarischen Tat gestellt wird. Knauels Berichterstattung lebt von der Sympathie mit dem unterdrückten Volk. Und so schweigt sie lieber elegant, wenn die Sympathie für dieses Volk von bestimmten Geschmacksfragen tangiert werden könnte. Sie steht für einen Journalismus, der immer nur die Debatten am heimischen Küchentisch reproduziert. Vorzugsweise gehen solche Leute als Journalisten nach Israel, denn über die Juden weiß man ja Bescheid. Muss sie über Ereignisse berichten wie diesem, in denen Juden Opfer sind, geraten ihr die Artikel schneidend kalt, ohne dass man dieser Kälte Mühe anmerkte. Nicht einmal die Jugend der Opfer ist ihr ein Wort des Mitleids wert. Die beiden 14-Jährigen hatten am 8. Mai die Schule geschwänzt und waren auch nicht mit den anderen Jugendlichen ihrer Siedlung zu einer Demonstration ins nahegelegene Jerusalem gefahren. Erst nach der Rückkehr von der Demonstration vor Sharons Regierungssitz fiel das Fehlen der beiden Freunde auf. Nach stundenlanger Suche fand man die beiden Leichen. Die Times, die englische, die Londoner Zeitung, der man ebenso wenig wie der Taz irgendeine Sympathie mit Israel nachsagen kann, nennt im Gegensatz zur Taz die Namen der Jungen und zitiert einen Nachbarn, der an der Suchaktion beteiligt war. Sie sahen aus, als wären sie zu Tode gesteinigt und dann erstochen worden. Es war eine schlimme Szene. Die Mörder hatten den Jungen die Köpfe eingeschlagen, ihre Angehörigen erkannten sie später nicht wieder. Josef und Jakob waren zu ihrem Lieblingsplatz gewandert, einem Wüstental in der Nähe, in dem sich Höhlen befinden, die schon in der Steinzeit bewohnt waren. Josefs Familie war vor mehr als 30 Jahren aus dem kurdischen Nordirak nach Israel gekommen. Sein Vater ist Polizist, die Mutter Krankenschwester. Die Mandels kamen vor 7 Jahren aus den USA, der Vater ist Hochschullehrer, die Mutter Journalistin. Die Tekoa-Siedlung mit 250 Familien gehört, wenn man so will, zum gemäßigten Teil der Siedlerbewegung. Einige Siedlungen in der Nähe von Jerusalem sind ohnehin nicht so sehr aus ideologischen Gründen entstanden, sondern schlicht, weil Wohnungen in Jerusalem unbezahlbar sind. Auch spricht die Vorstellung von zwei Freunden völlig unterschiedlicher Herkunft, der eine dunkel, der andere hell, die einfach nur die Schule schwänzen wollten, nicht für das offizielle Bild vom fanatisierten Siedler. Sie entspricht eher den Multikulti-Wunschbildern hiesiger Zivilgesellschafter. Der spontane Ausflug der beiden vermittelt außerdem, dass sie sich relativ sicher gefühlt haben müssen. Das gilt allerdings auch für die Mörder. Die Polizei, berichtet die Times, gehe von einem spontanen Verbrechen aus. Dabei mag es vielleicht nicht geplant gewesen sein, aber wer stundenlang jemanden zu Tode foltern kann und nichts anderes ist eine Steinigung, aus dem Iran wird berichtet, dass die Prozedur 3 bis 4 Stunden dauern kann, der hatte zuvor schon den Wunsch, es zu tun. Später stellt sich heraus, dass die Angreifer die Jungen nicht am Ende mit Messerstichen töteten, sondern so lange mit Steinen auf sie einhieben, bis alles Leben aus ihnen gewichen war. Aber auch danach konnten, und wie schon im vergangenen Winter, als 2 israelische Reservisten spontan ermordet wurden, tauchte man auch in der Höhle nahe Tekoa die Hände in das Blut der Opfer und hinterließ Abdrücke an den Wänden. Weil nach jüdischem Ritus der ganze Mensch beerdigt werden muss, daher die Bilder nach Selbstmordattentaten, auf denen noch die kleinsten Überreste und Blutspritzer eingesammelt werden und deswegen die Bomben der Selbstmordattentäter, die größtmögliche Verstümmelungen anrichten und im Übrigen daher auch die Verbrennung der ermordeten Juden in den Krematorien der deutschen Vernichtungslager, wurden alle blutbefleckten Steine den Jungen mit ins Grab gegeben. Es gibt Ausflüge und Ausflüge. Die einen gönnen sich einen freien Tag oder gehen ins Schwimmbad, um Spaß zu haben. Für andere hingegen ist das langweilig. Sie lauern auf die Möglichkeit zum Pogrom gegen jene, die ihren kollektiven Feind personifizieren. Die Vollstrecker versichern sich mit ihrer Tat der Zugehörigkeit zu ihrem Kollektiv, in dem jeder sagen können muss, dass auch er dabei gewesen wäre. Das Gefühl, in höherem Auftrag zu handeln, ermöglicht es den Vollstreckern, besonders grausam vorzugehen, zumal wenn es sich um demonstrative Akte handelt, die mangels Möglichkeit zunächst noch Einzeltaten sind. Das erklärt auch das Desinteresse an den genauen Umständen des Todes der beiden Jungen, wie es nicht nur bei Knauel in der Taz zum Ausdruck kommt. Während anlässlich von Kindsmorden in Deutschland jedes schreckliche Detail von den Massenmedien in epischer Breite verhandelt wird, ist den beiden toten Jungen von Tekoa in der Berichterstattung ein weiteres Mal Gewalt angetan worden, indem sie von Individuen auf Exemplare reduziert wurden, weil sie als Juden angegriffen wurden und starben. In den deutschen Medien wurde also genau verstanden, was die Mörder von Tekoa vermitteln wollten. Das ist die Wirklichkeit eines Ritualmordes. Die Leugnung der Brutalität antisemitischer Gewalt ist eben nicht Ignoranz oder gar Pietät geschuldet, sondern deutet ebenfalls auf Einverständnis mit den Tätern. So wie bei Martin Walser, der im Mannheimer Morgen vom 20.10.2001 Folgendes zum 11. September zu Protokoll gab. Zitat: Ich musste am Abend in Bamberg lesen. Ich fragte mich, wie kann man nun aus einem Roman lesen, der »Der Lebenslauf der Liebe« heißt? Doch die Organisatorin sagte, wir machen es trotzdem. Also folgte ich einem inneren Impuls und sagte, die Amerikaner pfuschen mir schon wieder drein. Die Leute waren irritiert und ich habe erzählt, dass am 21. November 1963 mein Stück über Lebensgroßherr Krott in Stuttgart uraufgeführt werden sollte, wegen der Ermordung Kennedys aber abgesagt wurde. Dann habe ich gelesen, später haben zwei Zuhörer gesagt, sie haben uns den Tag vergessen lassen. Eine schöne Erfahrung für mich als Autor. Zitat Ende. Die einzige Wahrnehmungsform, die Walser zur Verfügung steht, ist die narzisstische Kränkung, die in diesem Fall auch narzisstische heißen könnte. Der innere Impuls, den Walser hier beschreibt, heißt Indifferenz. Die Leute waren irritiert, meint Walser, dabei haben sie seine Anspielung, die selbstverständlich mit der Ermordung Kennedys gar nichts zu tun hatte, sondern mit dem 8. Mai 1945, sehr wohl verstanden. Irritiert mochten sie gewesen sein, weil sie einmal mehr Walsers tabubrecherischen Mut bewundert haben, schon wenige Stunden nach dem Massaker die wahren Schuldigen zu benennen, nämlich die Amerikaner. Und nicht einmal den Anflug jener demonstrativen Betroffenheit erkennen zu lassen, zu der man sich wenigstens in den ersten Tagen nach dem Massaker in Deutschland verpflichtet fühlte. Walser steht exemplarisch für die sofort aus Feigheit oder Kalkül einsetzende Absetzbewegung von den USA nach dem 11. September. Seine Karriere als verfolgende Unschuld, dem immer andere einen Strich durch die Rechnung machen, setzt Walser hier fort. Zusammen mit Christa Wolf und Antje Vollmer gehört er zu den Erstunterzeichnern des Berliner Aufrufs »Internationalen Terrorismus mit zivilisierten Mitteln bekämpfen«. Unter der Webadresse www.zivilisiert.de steht zu lesen, die Anschläge vom 11. September zeigen, Zitat jetzt, die globale Verwundbarkeit der Hightech-Welt. Mit ihren Opfern zugleich haben sie vieles getroffen. Symbole und Machtzentren der USA und des globalisierten Kapitalismus, die Sicherheit der Industrieländer und das friedliche Zusammenleben der Kulturen in New York und in der ganzen Welt. Die Opfer stammen aus über 60 Nationen, es waren Christen, Muslime, Angehörige anderer Religionen und religiös Nichtgebundene. Zitat Ende. Ganz abgesehen davon, dass es angesichts der Anzahl der jüdischen Opfer im World Trade Center merkwürdig ist, dass diese gar nicht erwähnt werden. Schon die Stichworte, Symbole, Machtzentren, globalisierter Kapitalismus und Zusammenleben der Kulturen verweisen auf ein Denken, das dem der Attentäter nicht fremd ist. Ein Denken, das sich auf Personalisierung und Symbolisierung gründet und deshalb auf Projektion angewiesen ist. Denn ebenso wenig wie das World Trade Center in Wirklichkeit Symbol oder Machtzentrum gewesen ist, sondern ein Bürohochhaus, in dem tausende Menschen ihrer Arbeit nachgingen und nichts anderes taten als in anderen Bürohäusern dieser Welt, gibt es jenen Widerspruch zwischen dem globalen Kapital und angeblich autochthonen Kulturen. Entweder das Kapitalverhältnis ist global, dann sind alle Menschen ihm unterworfen, egal ob sie Juden, Christen, Muslime oder Atheisten sind. Ihre Vorstellungen von der Welt mögen aufgeladen sein von tradierten Auffassungen, aber ihr Umgang damit geschieht auf ein und derselben Grundlage, nämlich des Kapitalverhältnisses. Im Selbstmordattentäter, der kein irdisches Paradies mehr kennt, repräsentiert sich die Tendenz des Kapitalverhältnisses zur Barbarei. Und gerade der Antisemitismus, der ein zentraler Bestandteil ihres Weltbildes ist, unterscheidet sich nicht vom Antisemitismus in den westlichen Staaten. Zu seinem Arsenal gehört die Verschwörungstheorie ebenso wie die Identifikation des Juden mit dem Geldkapital. Die derzeitige Solidarität deutscher und österreichischer Nazis mit den Taliban gegen das, was Horst Mahler, der NPD-Anwalt und früher RAF-Anwalt, den Mammonismus nennt, ist genauer Ausdruck dieser Allgemeinheit des antisemitischen Ressentiments. Obwohl in der ganzen Berliner Erklärung weder das Wort Antisemitismus noch Israel noch Jude vorkommt, ist, Zitat, ein zentrales politisches Projekt im Rahmen dieser internationalen Antiterrorkoalition der Friedensprozess im Nahen Osten, Zitat Ende. Gefordert wird, zusammen mit der Umsetzung des Mitchell-Plans, wieder Zitat, alle wichtigen Organisationen der Palästinenser direkt oder indirekt einzubinden in Verhandlungen. So wird die Vermutung, dass die deutsche Haltung zu den Palästinensern die gleichen Gründe haben könnte, wie die Sympathie mit den neuen Herren in den national befreiten Zonen Ostdeutschlands, zur Gewissheit. Es wird implizit eingestanden, dass das Massaker vom 11. September durchaus etwas mit Israel zu tun gehabt habe, dass die USA auch als Schutzmacht für Israel getroffen werden sollten. Mit der Formulierung »alle wichtigen Organisationen der Palästinenser« ist selbstverständlich in erster Linie Hamas gemeint. Aber wieso sollten Leute an den Verhandlungstisch, die keine Verhandlungen wollen, deren Ziel in der Vernichtung des jüdischen Staates besteht? Dieser Logik kann nur folgen, wer glaubt, dass Israel, dass der jüdische Staat an sich ein Problem darstellt und nicht der Antisemitismus und die in seinem Namen exekutierte Gewalt. Eine weitere intellektuelle Ergänzung der Leugnung antisemitischer Gewalt ist in der sogenannten Finkelstein-Debatte zu beobachten. Diese Debatte wurde zwar von den Ereignissen des 11. September überlagert, sie ist in Deutschland aber keineswegs eingeschlafen. Sie werden sich erinnern, Norman Finkelstein, seit Jahren unermüdlicher antizionistischer Agitator, schrieb ein dünnes Bändchen über die Holocaust-Industrie, in dem er die Juden und insbesondere Israel der Instrumentalisierung der Erinnerung an den Massenmord mit dem Ziel beschuldigte, aus ihrem Leiden Kapital zu schlagen. Das Unsägliche an dieser Debatte ist nicht, dass Finkelstein formuliert, was in Deutschland seit 1945 der unausgesprochene Konsens ist, sondern dass seine Thesen gerade von jenen aufgenommen werden, die sich der Erinnerung verpflichtet fühlen. Das funktioniert wie bei jedem ordentlichen Diskurs, man kann doch über alles reden. Vor wenigen Wochen bekam ich die neueste Publikation zum Thema unverlangt zugeschickt, Jean-Michel Chaumonts Buch »Die Konkurrenz der Opfer – Genozid, Identität und Anerkennung«, zu dessen Lektüre mich ein Brief anregen sollte, in dem es heißt, ich zitiere, »Angesichts der Erfahrung, dass in jeder deutschen Kirche Gedenkgottesdienste für die 6.500 Opfer der Anschläge vom 11. September veranstaltet werden«, die Bilder der einstürzenden Türme mit getragener Musik dem Fernsehpublikum immer und immer wieder dargeboten werden, der viel höheren Anzahl der täglich Verhungernden aber kaum jemand gedenkt, ist die Frage, wie sich eine gerechte Verteilung der knappen Ressource Anerkennung erreichen lässt, von höchster Aktualität. Man kann jetzt ganz einfach darauf reagieren und sagen, die knappe, also die Ressource Nahrung wäre da wahrscheinlich eher angebracht, die sich zu verteilen gäbe. Aber interessant ist, dieses Buch ist im Zuklampen Verlag erschienen in Lüneburg. Der Zuklampen Verlag veröffentlicht in Deutschland bislang unveröffentlichtes, beispielsweise von Herbert Marcuse. Dort erscheint eine Zeitschrift für kritische Theorie. Einige wichtige Standardwerke zu den Konzentrationslagern sind dort ebenfalls erschienen. Und ich bin sicher nicht der Einzige, der diesen Brief erhalten hat. Den zum Teil berufsmäßigen Rezensenten muss das Buch irgendwie schmackhaft gemacht werden. Nicht zuletzt will man dadurch seinen Teil des Finkelstein-Marktsegments sichern. Denn das Buch wurde ja auch nicht, beziehungsweise nicht nur wegen seiner Bedeutung gedruckt, sondern weil es Kasse machen soll. Und nun ein Zitat von Chaumont, mit dem dann auch geworben wird im Programm und auf der Buchrückseite. Entweder ist die These der historischen Einzigartigkeit eine wissenschaftliche These, dann ist es offenbar nichts Schlimmes, sie in Frage zu stellen. Es nicht zu tun würde heißen, sie dogmatisch anzunehmen und damit das Wissenschaftsethos zu verletzen. Oder es ist gar keine historische These, droht sie aber, durch ein wissenschaftliches Vorgehen als Glaubensartikel dementiert zu werden, dann geht es uns wie Galilei vor dem Kirchentribunal. Solchermaßen wird also geworben für dieses Buch. Wahrscheinlich hat man sich wirklich lediglich Gedanken um die Vermarktung gemacht und sich dabei unter der Hand, wie der Brief zeigt, den Thesen des Autors angenähert. Auch das gehört zur Vermarktung, zu jedem Buch zu stehen und es anzupreisen, als sei es das Nonplusultra. In meinem Fall jedoch ist das Kalkül nicht aufgegangen, ich werde dieses Buch nicht lesen. Die Assoziation einer jüdischen Inquisition, und sei sie noch so säkulär, ist nicht nur deswegen skandalös, weil sie auf eine Verschwörungstheorie anspielt und weil schließlich auch Juden auf die Scheiterhaufen der realen christlichen Inquisition geworfen wurden, sondern weil hier die Militanz der Debatte mit dem Ziel der Revision von Auschwitz auf jene projiziert wird, die diese Debatte eben kritisieren. Und so werden selbstverständlich, das ist die immanente Voraussetzung für dieses Zitat, Täter und Opfer wieder einmal mehr vertauscht. Zurück zu dem Brief. Aus ihm spricht das einstmals linke und in der Berliner Republik zivilgesellschaftlich gewordene Ressentiment. Im Terminus technicus von der knappen Ressource Anerkennung, deren gerechte Verteilung man sich zu bemühen hätte, ist kurz und knapp zusammengefasst, was die deutsche Zivilgesellschaft auch nach dem 11. September umtreibt. Wie den Staatshaushalt, den die rot-grüne Regierung auf Vordermann bringen will, muss nun auch endlich Anerkennung, was immer das sein soll, sich rechnen. Nur die Maßeinheit fehlt noch, die Anerkennungsmark oder der Anerkennungseuro. Dagegen gilt es festzuhalten, jene, die das World Trade Center für ein Symbol der ungerechten Weltordnung halten, sind nicht so weit von denen entfernt, die auch die Angestellten dort für Juden und Zionisten hielten. In den Augen der Mörder waren alle ihre Opfer Juden und Zionisten schuldig dadurch, sich im Zentrum des Bösen aufgehalten zu haben, wo angeblich die Ungerechtigkeit gegen die Völker organisiert wird. Die Ungläubigen, die den Mammon anbeten, sind dem Antisemiten Juden gleichgültig, ob sie real welche sind oder nicht. In der Ausweitung des Wahns von den realen auf die eingebildeten Juden, so dass alle die Botschaft verstanden haben, liegt der Erfolg der Mörder von New York und Washington. Auf Indymedia.org diskutiert man fröhlich darüber, ob es denn nun wirklich so schlimm sei, dass die Antikriegsrhetorik der deutschen Linken von der der NPD kaum zu unterscheiden ist und denunziert zugleich die USA für ihre patriotische Mobilmachung als Volksgemeinschaft, obwohl man selbst es ist, der sich Gesellschaftlichkeit überhaupt nicht mehr anders vorstellen kann. Man ist so voll Sympathie für die Mörder, dass bisher nicht die Frage aufgeworfen wurde, was diese eigentlich mit ihrem Tun bezweckten. Große Aufregung gibt es hingegen, wenn Bundeskanzler Schröder von einer Kriegserklärung gegen die zivilisierte Welt spricht, weil er damit die banale Erkenntnis unterschlägt, dass gerade die sogenannte zivilisierte Welt ihren Reichtum auf Verbrechen aufgebaut hat. Aber auf die Idee, dass die Attentäter tatsächlich eine Kriegserklärung intendierten, dass es ihnen um nichts Geringeres als eine neue Stufe in ihrem Kampf gegen Juden und Zionisten und das Böse an sich ging, will lieber niemand kommen. So macht wieder einmal der Verband deutscher Schriftsteller dem Prädikat in seinem Verbandsnamen alle Ehre. Ich zitiere: Gerade die deutschen Schriftsteller müssen sich den von der Regierung Bush ausgehenden Kampagnen, ganze Völker und Religionen für die Terrorattentate vom 11. September verantwortlich zu machen, nachdrücklich widersetzen, damit der Geist vom 9. November 1938 nie wieder Fuß fassen kann. So wird die USA mit Nazi-Deutschland verglichen. Und so wie der 9. November 1938 im Attentat Herschel Grünspans auf einen Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Paris den Vorwand für den Pogrom abgab, soll der 11. September demnach ebenfalls lediglich ein Vorwand sein. Jedenfalls steht man mal wieder auf der Seite der wirklichen Opfer, als die sich die Deutschen nach 1945 immer gefühlt haben. Aus der Erklärung der deutschen Schriftsteller spricht, was man in Deutschland schon immer wirklich über Auschwitz gedacht hat, von der Mitschuld der Opfer bis zur Rechtfertigung der Täter, von der Relativierung der Tat bis zu ihrer Leugnung in Verschwörungstheorien. Was in der deutschen Linken seit dem Beginn der Al-Aqsa-Intifada und nach dem 11. September völlig enthemmt zu erleben ist, ist nichts anderes als die Identifikation mit der antisemitischen Aggression. Auch eine Antwort auf die Frage, von der man nicht will, dass sie gestellt wird. Auffällig ist seit einem Jahr die Ignoranz gegenüber den Taten des kämpfenden Volks in den Autonomiegebieten. Das zur antisemitischen Wunscherfüllung vorgesehene Kollektiv wird auch dann verteidigt, wenn absehbar ist, dass sich dessen Taten in allgemeiner Projektivität gegen alles richten, was als anders definiert ist und damit tendenziell auch gegen Linke, die sich anderswo noch dem völkischen Konsens verweigern. Jede Denunziation dieser Taten als Produkt völkischer Mobilmachung wird als anti-islamischer oder anti-arabischer Rassismus wiederum denunziert. Es wird schlicht geleugnet, dass die Selbstmordattentäter zum Beispiel nur ein einziges Ziel haben, nämlich Juden zu töten. Selbst wenn das der Fall wäre, entgegnet der neunmal Kluge, sei das nur Ausdruck der fatalen Folgen der Besatzungspolitik, womit die Juden eine Mitschuld treffe. Nach dem 11. September folgte man den Selbstmordpiloten und erkannte im Protest gegen US-Maßnahmen den gleichen Hauptfeind, die USA. In kaum zu überbietenden Rationalisierungsleistungen wurde in den ersten deutschen Stellungnahmen zunächst penibel untersucht, ob es denn richtig sei, von einem Krieg zu reden. Mittlerweile ist klar, es sei ein Anschlag gewesen, der nun in unverhältnismäßiger Weise, versteht sich, mit Krieg beantwortet wird. Die Identifikation mit der antisemitischen Aggression kommt nicht zuletzt in der Kälte den Opfern gegenüber zum Ausdruck. Wer sich eben noch darüber aufregte, wie die NATO in Jugoslawien die Opfer ihrer Angriffe als Kollateralschäden bezeichnete, nimmt nun nicht einmal mehr wahr, dass Tausende ermordet wurden, oder es wird trocken zu Protokoll gegeben, dass ja auch niemand über die 24.000 Menschen trauere, die täglich verhungern. Es braucht nicht einmal erwähnt zu werden, dass selbstverständlich die USA dafür verantwortlich sind. Diese Sorte Mitleid für die wirklichen Opfer ist nicht nur deswegen so verlogen, weil man selbstverständlich nichts dafür tut, dass sich das ändert, sondern auch, weil man die Verhungerten immer dann aus dem Hut zaubert, wenn man über Auschwitz nicht reden will. Hier kommt der altbekannte Widerwille zum Ausdruck, mit sehr konkreten Opfern Mitleid zu zeigen. So ist die ausbleibende Betroffenheit angesichts der Tatsache, dass immerhin auch etwa 30 Deutsche unter den Trümmern des World Trade Centers begraben liegen, wenig erstaunlich. Wenn in Großbritannien der Tatsache, dass es sich nicht nur um den bislang schwersten Terroranschlag gegen die USA, sondern auch gegen Großbritannien handelte, große Bedeutung zukommt, ist in Deutschland, obwohl dasselbe gilt, das alte deutsche Sprichwort Trumpf, dass wo gehobelt werde, auch Späne fallen. Ein weiterer Grund dürfte in der Tatsache zu finden sein, dass Deutschland seit Jahrzehnten Rückzugsraum und logistisches Zentrum islamischer Klerikalfaschisten ist. Nicht nur das Massaker vom 11. September wurde in Deutschland geplant. In den 90er Jahren gab es ernsthafte diplomatische Verstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich, nachdem bekannt geworden war, dass die Jihad von Deutschland aus ihre Terrorkampagnen in Algerien koordinierte. Iranische Oppositionelle möchten schon lange lieber in Großbritannien oder Frankreich leben, weil der Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden in Deutschland weitgehend frei in Aktion treten kann. Erinnert sei an die Ermordung iranisch-kurdischer Sozialdemokraten Mitte der 90er Jahre in Berlin durch den iranischen Geheimdienst. Und afghanische Flüchtlinge müssen sich in Deutschland vor den Handlangern der Taliban fürchten. Nicht zuletzt diese nicht sonderlich verborgene Unterstützung für verschiedene islamistische Bewegungen ist auch Ursache für die Sicherheitspakete, die von Innenminister Schily in nur wenigen Wochen durchgeprügelt wurden. Sie sind die Voraussetzung, Glaubwürdigkeit wiederzuerlangen, die nach dem 11. September verloren ging, als bekannt wurde, dass die Attentäter in Deutschland keine Unbekannten waren. Es wurde offenbar, dass der Flirt der rot-grünen Bundesregierung mit dem Islamismus, der in Deutschland kritischer Dialog heißt, unerwünschte Nebenwirkungen zeitigt. Das deutsche Ansehen hat in den USA sehr viel schwerer gelitten, als es in der deutschen Öffentlichkeit vermittelt wird. Deutschland ist nicht länger Bündnispartner Nummer 1. Als sich die Deutschen in der vergangenen Woche selbst einluden, am Krieg teilzunehmen, folgte das Dementi der USA auf dem Fuße, eine Anforderung deutscher Truppen habe es nicht gegeben. Wenn die deutsche Friedensbewegung heute ausgerechnet die bedingungslose Solidarität mit den USA kritisiert, ist dies ein interessiertes Missverständnis, denn damit soll ausgeblendet werden, dass Deutschland eben eigene Interessen verfolgt. Die Entscheidung, am Krieg teilzunehmen, ist eine grundsätzliche. Deutschland ist wieder gut gemacht und will sich keine Schranken mehr auferlegen lassen und mitentscheiden. Um nicht ein weiteres Mal den Eindruck zu erwecken, dass es letztlich nicht um Solidarität, sondern Konkurrenz mit den USA geht, müssen Ereignisse wie jenes, mit dem ich meinen Vortrag beschließen will, unter den Tisch fallen. Am 16. September fand infolge der Anschläge in den USA ein weiterer Anschlag statt, der kaum Beachtung fand. Die KZ-Gedenkstätte Dachau wurde angegriffen. Im Oktober hielt die Lagergemeinschaft Ravensbrück ihre Jahrestagung in Dachau ab. Also Lagergemeinschaften sind diese Verbände der ehemaligen Häftlinge. In der folgenden Resolution formulierten die Mitglieder der Lagergemeinschaft ihren Protest. Ich verlese jetzt diese Resolution. Mit Entsetzen haben wir das Ausmaß der antisemitischen Schmierereien gesehen, die in der Nacht auf den 16. September dort angebracht worden waren. Es handelt sich hierbei um den schlimmsten Angriff auf eine KZ-Gedenkstätte seit dem Brandanschlag auf die ehemaligen jüdischen Baracken in Sachsenhausen. Mit greller roter Farbe wurden antisemitische und antiamerikanische Parolen auf die kompletten Rückseiten und Seitenwände der beiden rekonstruierten Häftlingsbaracken des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau geschmiert. In diesen Parolen werden Repräsentanten des Zentralrats der Juden in Deutschland beschimpft und gezielt bedroht. Diese furchtbare Tat ist ein Angriff auf das Gedenken an die Opfer des deutschen Faschismus. Aus diesem Angriff spricht ein fortwährender Hass gegen die Verfolgten des Nationalsozialismus. Die Täter demonstrierten mit der Schändung der KZ-Gedenkstätte ihre offene Unterstützung für den Terroranschlag gegen das World Trade Center. Diese Reaktion verdeutlicht vor allem die in der deutschen Öffentlichkeit beschwiegene antisemitische Dimension dieses Attentats. Die deutschen Neonazis wissen sich in ihrem antisemitischen und antiamerikanischen Hass einig mit den Attentätern. In den Schmierereien werden die USA hasserfüllt als ein von Juden regierter Staat beschimpft. Solche Parolen auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau, das von US-Truppen befreit wurde, sind nicht nur antisemitisch, sondern auch ein Versuch der Diffamierung der damaligen Befreier und verdrehen somit die deutsche Geschichte. Die entsetzliche Aggressivität gegen die Opfer des Nationalsozialismus und das Ausmaß des Antisemitismus, die sich in diesen Schmierereien zeigen, ist beängstigend. In der Öffentlichkeit wurde dieser Angriff auf die KZ-Gedenkstätte kaum beachtet. In der Presse waren lediglich kurze und ungenaue Meldungen zu lesen. Es gab keinen Aufschrei und kein Politiker kam nach Dachau. Die Bedeutung dieses Anschlags wird massiv verharmlost. Die Ermittlung der Täter scheint nur halbherzig betrieben zu werden. In der Diskussion zu dem Referat wurde die Frage aufgeworfen, warum es sich bei den palästinensischen Selbstmordattentätern ausschließlich um Männer handelt. Kunstreich dazu? Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass also tatsächlich in diesen islamisierten Gesellschaften, also aus Palästina, also aus den Autonomiegebieten, weiß man das ja auch ziemlich genau, dass da die Aufgabe der Frau natürlich in erster Linie darin besteht, Kinder zur Welt zu bringen, die dann möglichst männliche Kinder, die dann eben halt den Freiheitskrieg kämpfen können. Das ist in erster Linie die Sache. Nach dem letzten Selbstmordattentat allerdings in Jerusalem gab es durchaus eine Diskussion in Hamas und Dschihad, dass nun auch Frauen eingesetzt werden. Denn für Männer, für junge arabische Männer ist es derzeit einfach schwierig, nach Israel reinzukommen und sozusagen um in der Phase dann, um jetzt da irgendwie auch Alternativen zu haben. Also es gibt keine grundsätzliche Ausschließung von Frauen. Ich denke, das wird sich auch ändern. Ich glaube nicht, dass das jetzt einen Grund hat. Dass es Männer sind, das hat natürlich Versprechungen, die ihnen gemacht werden mit den 72 Jungfrauen und so. Und ich meine, man lacht da immer so drüber, aber das ist ja tatsächlich ein sehr ernstzunehmender, wenn Leute das glauben, das muss man ja auch sehr ernst nehmen. Also das muss man ja wirklich auch mal reflektieren, was das eigentlich bedeutet, auch an Bereitschaft wirklich ja alles außer Acht zu lassen, was ja einfach zu reflektieren wäre, nicht? Also dass das mit den 72 Jungfrauen schwierig wird. All diese Dinge spielen da natürlich überhaupt keine Rolle. Ich glaube, dass diese Versprechung, dass das damit zu tun hat, dass es eben tatsächlich keine Bewegung mehr, die in irgendeiner Form auf Befreiung oder auf irgendetwas ausgerichtet ist. Das ist, glaube ich, der Kern von der ganzen Geschichte. Es geht wirklich rein darum, es geht uns schlecht, wird bei den Palästinensern gesagt und der Schuldige ist schnell gefunden. Das wird auf die Juden projiziert und denen soll es dann wenigstens genauso schlecht gehen wie uns. Ich glaube, das ist die Gleichheit, dass es allen möglichst schlecht gehen soll, die da hergestellt werden soll. Dem Einwand, zumindest den säkularen palästinensischen Organisationen, gehe es doch um die Errichtung eines eigenständigen Staates, an den auch die wie auch immer unrealistische Hoffnung auf materielle Verbesserungen geknüpft sei, entgegnet Kunstreich. Ich denke, das, was zu beobachten ist, ist tatsächlich, dass die Palästinenser nicht als Staat agieren wollen. Es geht nicht mehr darum, einen Staat zu gründen, es geht darum, Israel zu zerschlagen. Denn zum einen ist völlig klar, dass ein palästinensischer Staat zum derzeitigen Zeitpunkt überhaupt nicht lebensfähig wäre. Zum anderen ist es aber auch einfacher, als militante Volksbewegung zu agieren und eben nicht der Verantwortlichkeit sich zu stellen, dann als Staatlichkeit zu agieren. Wäre das der Fall zum Beispiel, dann gäbe es natürlich eine ganz offizielle Kriegserklärung nach derart Attentaten und dann wäre natürlich Arafat in ganz anderer Weise verantwortlich, als es jetzt ist. Jetzt kann er sich ja immer drauf rausreden, dass er keine Kontrolle hat und hinterher den Selbstmordattentätern, also den Eltern dann Gratulationsbriefe schreiben. Ich glaube tatsächlich, dass da einen Abschied gegeben hat von der Vorstellung, eine Staatlichkeit herzustellen, sondern dass es da tatsächlich, es geht, das ist eben was zutiefst Deutsches, es geht darum, etwas um seiner selbst willen zu tun. Und das ist in diesem Fall tatsächlich die Drohung gegen Israel. In den Organisationen der palästinensischen Linken sieht Kunstreich weder potenzielle Bündnispartner noch ein mögliches Gegengewicht zu den islamistischen Bewegungen. Es gibt zwei größere linke palästinensische Organisationen. Das ist die PFLP, die sich eigentlich historisch ursprünglich tatsächlich am Maoismus, an der chinesischen Kulturrevolution und so orientiert hat. Und die DFLP, die Demokratische Volks-, also PFLP und DFLP, die DFLP, die sich an Moskau orientiert hat, um das mal so platt zu sagen. Beide haben natürlich nach 1989 große Einbrüche erlitten. Die DFLP hat eine unglaubliche Radikalisierung durchgemacht, denn trotz der antizionistischen Politik der Sowjetunion stand das Existenzrecht Israels außer Frage. Und insofern hat sich die DFLP da auch angepasst und hatte sozusagen da auch eine Position, die zumindest das Existenzrecht des Staates Israels anerkannte. Und das im Gegensatz zu also allen anderen palästinensischen Organisationen. Das muss man nochmal sagen. Die sind aber weit davon entfernt mittlerweile. DFLP und PFLP agieren weitgehend gemeinsam, führen gemeinsam auch bewaffneten Kampf und sind sozusagen, also man kann das so über ein paar Erklärungen über die letzten 10 Jahre verfolgen, Stück für Stück genauso der Islamisierung unterworfen wie alle anderen auch. Also seit 96 ist das Bündnis mit der Hamas, da wird auch nicht ideologisch jetzt zum Beispiel, was die Frauenfrage beispielsweise angeht oder so, da wird nicht drüber debattiert. Ne? Da gibt es keinen Widerspruch. Da ist völlig klar, dass selbst, also dass eben halt auch die weiblichen PFLP oder DFLP-Mitglieder sich ein Tuch um den Kopf binden müssen. Also das ist sozusagen, also das ist durchgesetzt und dem wird auch immer mehr entsprochen von der einstmals vielleicht irgendwann mal linken oder sonst wie Überzeugung ist da nicht mehr viel übrig. Da geht es wie bei allen anderen, die sind vielleicht noch ein bisschen politischer und nicht so offensiv eine Bande wie jetzt andere Gruppierungen dort, aber das heißt, sie geben sich noch einen anderen Anschein, aber die Tendenz ist die gleiche und da wird es letztlich, denke ich, auch um konkurrierende, auch um eine innere Konkurrenz irgendwann mal gehen, wenn der äußere Feind wegfällt, Israel wegfallen sollte, was aber nicht absehbar ist, glücklicherweise. Kunstreich sieht die Transformation der palästinensischen Gesellschaft zu einer sich durch Projektion konstituierenden Volksgemeinschaft vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs des staatssozialistischen Lagers. Es hat tatsächlich diese Form von Gemeinschaft vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion zum Beispiel in der palästinensischen Gesellschaft nicht gegeben. Es gab klassenkämpferische Organisationen, ne? Also das muss man sagen. Es gab einen gesellschaftlichen Widerspruch. Es gab, Arafat wurde abgelehnt, weil er der, also völlig zu Recht natürlich auch, er ist der Vertreter der alten Feudalklicken, nicht? Und so, das wurde damals auch thematisiert, da gab es interne Streitereien, das heißt, das Ausmaß an Projektionen nach außen, das gab es natürlich auch, aber war sehr viel geringer, als es dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dann im Zusammenhang mit Oslo sozusagen, je mehr Frieden, desto mehr Gemeinschaft. Und das ist ja ein bisschen das Problem. Vom Publikum wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht das aktuelle Eingreifen der USA in Afghanistan die Bereitschaft zu einer Radikalisierung des Islam deutlich erhöhen könnte. Kunstreich verweist dagegen auf die grundsätzliche Bereitschaft zur Projektion. Die Bereitschaft besteht ja vor allem darin, die gesellschaftlichen Widersprüche, die innerhalb einer Gesellschaft auftauchen, nach außen zu projizieren und einen Schuldigen dafür zu finden. Und natürlich sind zum Beispiel die völlig verarmten Massen Saudi-Arabiens, müssten eigentlich sozusagen, also es wäre sehr einfach, ihnen zu sagen, ihr Problem heißt nicht Israel, sondern ihr Problem heißt dieser König, den sie da haben, samt der Familie. Dass das nicht wirkt, das hat genau was mit der Bereitschaft zur Projektion zu tun. Dass diese Bereitschaft zur Projektion, dass das kollektiv geschmiedet wird, anhand dessen, dass es allen schlecht geht und auch nicht gut gehen soll, ganz im Gegenteil, denen es besser geht, denen, die anders leben wollen, Frauen, die nicht heiraten wollen, keine Kinder kriegen wollen, Menschen, die überhaupt in irgendeiner Form Individualität repräsentieren sollen, möchten, werden ja bedroht, weil sie sozusagen diesem Gemeinschaftsgeist widersprechen. Und dieser Zusammenhang von von Formation von Gemeinschaft und dem Willen zur Projektion, das ist das Gefährliche. Da glaube ich aber nicht, dass da die US-Bomben noch irgendwas dran ändern können. Da glaube ich eher, sollte es zu einem Appeasement kommen, zu einer Anerkennung des Islamismus, dann wird es richtig gefährlich. Dann wird es auch, also dann wird es richtig gefährlich für Israel und dann wird es auch richtig gefährlich, denke ich, für alle, die in irgendeiner Form dann als andere begriffen werden. Das wird sich frei flottierend ausdrücken, das wird nicht auf Juden beschränkt bleiben. Von Tja Kunstreich ist zuletzt im Saira Verlag das Buch »Ein deutscher Krieg über die Befreiung der Nation von Auschwitz« erschienen. In der Nummer 6 1999 von Kontext 21 findet sich von ihm der Text »Auschwitz im Kosovo«, der auch in der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar ist. Gestaltung der Sendung Stefan Gregert. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.